Wo fällt Manna? Notierte Metternich deprimiert nach der krachenden Niederlage von Austerlitz. Zum dritten Mal in Folge war Habsburg Napoleon unterlegen und nirgends ein Hoffnungsschimmer. Wo fällt Manna? Ruft das Volk der Sozialdemokraten schmachtend in der Wüste. Nach Hessen und der Bundespräsidentenwahl scheiterte am Sonntag auch der dritte Versuch, den Fluch der Erfolglosigkeit abzustreifen. Man hatte geglaubt, dass es nur besser werden könne, es kam schlechter. In Bayern und Sachsen ist die SPD kaum mehr auffindbar. In diesen Ländern wäre eine Insolvenz erwägenswert. So weit haben sich die Sozialdemokraten hier vom Rang einer Volkspartei entfernt. Diesem Rang nähern sich inzwischen die Grünen hier und da. Was hat die SPD falsch gemacht, dass sie einfach nicht auf die Beine kommt? In der Berliner Koalition arbeitet sie redlich mit an der Schadensbegrenzung eines Desasters, für das sie faktisch und weltanschaulich weniger verantwortlich ist als andere. Es mangelt ihr nicht an europäischem Sinn, noch hat sie in der CDU einen Gegner von galaktischer Überlegenheit. Finanzminister Steinbrück ist ein tatkräftiger Mann, Parteichef Müntefering spricht die Sprache des Volkes. Und trotzdem, überall, wo die Große Koalition gegenwärtig punktet, schaut die SPD als Soziuspartnerin in die Röhre. Warum? Erstens hängt der SPD nach, dass sie niemals ihren Frieden mit Schröders harter, aber notwendiger Agendapolitik machte. Ihre Krise ist somit älter als die Finanzkrise, in die sie innerlich zerrissen hineingeworfen wurde. Das hat zur Folge, dass man ihr die Reparatur am Gebäude der Marktwirtschaft einfach nicht zutraut. Die wahltaktisch bestimmte Rettungsaktion für Opel zahlte sich für die SPD nicht aus. So viele Beschäftigte der Autobauer auch zählt, die Menschen, die nicht für Opel arbeiten, sind zahlreicher. Und sie sehen mit Bangen, dass das Werk staatlicher Barmherzigkeit mit ihrem Geld finanziert wird. Der zweite Grund heißt Angela Merkel. Die Kanzlerin ist Großmeisterin der Fehlervermeidung. Trittsicher weicht sie Stolperdrähten aus. Hochgradig beweglich bietet sie einer immer nervöser werdenden SPD nur wenig Angriffsfläche. Die eigene Partei hat sie in einen Zustand der Botmäßigkeit versetzt, mit dem verglichen die Helmut Kohl-CDU das reinste Freudenhaus war. Ihr bis zum Äußersten betriebener Pragmatismus macht die CDU schattenhaft, genügt aber, die Abstandsfläche zur krebsenden Sozialdemokratie zu vergrößern. Was die Kanzlerin nicht verhindern kann, ist das Aufblühen der FDP. Die Liberalen machen Zug um Zug Landgewinne dort, wo die Union Terrain freigibt. Auf der anderen Seite des Spektrums will das der Linken nicht gelingen. Die Partei der alten Männer Lafontaine und Bisky und der noch älteren Rezepte kommt in der Krise keinen Schritt voran. Wenn dies ein Trost für die Sozialdemokratie ist, so ist es der einzige. Gewiss, die Wahlbeteiligung war diesmal besonders schlecht, das Wetter gut und der Anteil der Spätentschlossenen groß. Doch der alte Fahrensmann Müntefering kennt Artikel 1 Satz 1 des politischen Bewegungsgesetzes nur zu gut. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Bleibt dieser aus und klebt einmal das Image des Verlierers am Rock, ist guter Rat teuer. Noch sind 3 Monate Zeit bis zur Bundestagswahl. Die SPD wird den Ton in der Koalition verschärfen. Ob das in Zeiten der Not ankommt, darf bezweifelt werden. Der Kandidat Steinmeier ist seit Sonntag angezählt. Um Zugpferd zu werden, bringt er wenig mit. Aus einem Sachbearbeiter wird kein charismatischer Typ, auch kein Terrier. Deshalb beschädigen Holzereien wie die gegen Guttenberg nur sein Ansehen. Was der SPD bleibt, ist der Hilfeschrei nach oben. Wo fällt Manna? Rief Metternich nach Austerlitz 1805. Als es endlich vom Himmel fiel, waren 8 Jahre vergangen.